Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. So, es geht schnurstracks auf den ersten Advent zu und ja, heute ist noch Samstag. Was haben wir denn heute eigentlich? Der 28.11. und 23 Uhr. Ja. Wie gesagt, es geht jetzt auf den ersten Advent zu. Im Moment ist alles ein bisschen sehr durcheinander, ein bisschen Kuddelmuddel. Kann meine Gedanken immer noch nicht sammeln und wird morgen mal von Melanie Thornton Wonderful Dreams and Love and Peace for Everyone das berühmte Weihnachtslied mal in meiner deutschen Version hochladen und dann ist die Woche schon, oder der Monat, der Monat vorbei. Und ja, ich werde demnächst meine Rente einreichen und hoffe, dass das alles so klappt. Und wollte euch allen nur noch einen angenehmen Abend wünschen und süße Träume. Und so viel passiert, wollte eigentlich meinen Jahresrückblick machen, den ich jedes Jahr mache auf Facebook. Und vielleicht schaffe ich es ja morgen und dann schauen wir mal. Ne? Gut, in diesem Sinne, thank you for listening. Have a nice day. Wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen. Ciao.